Erster, wer bei Gott wohnt, ist sicher. Er bleibt im Schatten des Allmächtigen. Zweiter, ich sage zu Gott, du bist mein Schutz und meine Burg. Ich vertraue dir. Dritter, Gott rettet dich vor Fallen. Er schützt dich vor schlimmen Krankheiten. Vierter, er deckt dich mit seinen Flügeln zu. Seine Treue schützt dich wie ein Schild. Fünfter, du hast keine Angst in der Nacht. Du fürchtest dich nicht vor Gefahren am Tag. Sechster, du hast keine Angst vor Krankheiten im Dunkeln. Auch am Mittag bist du sicher. Siebter, 1000 Menschen fallen neben dir. Aber dir passiert nichts Schlimmes. Achter, du wirst es mit deinen Augen sehen. Gott bestraft die bösen Menschen. Neunter, du hast gesagt, Gott ist mein Schutz. Du wohnst beim höchsten Gott. Zehnter, dir passiert kein Unglück. Keine Krankheit kommt in dein Haus. Elfter, Gott schickt seine Engel zu dir. Sie passen auf allen deinen Wegen auf. Zwölfter, die Engel tragen dich auf ihren Händen. Dein Fuß stößt nicht gegen einen Stein. Dreizehnter, du gehst über Löwen und Schlangen. Du trittst auf gefährliche Tiere. Vierzehnter, Gott sagt, er liebt mich, deshalb helfe ich ihm. Ich schütze ihn, weil er mich kennt. Fünfzehnter, er ruft mich an und ich antworte. Ich bin bei ihm in der Not. Ich rette ihn. Sechzehnter, ich schenke ihm ein langes Leben. Er wird meine Rettung sehen.